Zeiten und zweckoptimiert. Oh, der Horizont rückt näher und alle sind Stars. Wir leben wie die Götter und dann beißen wir ins Gras. Die Schatten werden länger, wir kennen keinen Neid. Verschwende deine Jugend und schenk mir deine Zeit. Willkommen, ihr Kinder des Lichts. Ihr seid willkommen. Willkommen im, willkommen, herzlich willkommen im Nichts. Wir sind so schick, wir sind frivol, ein bisschen high, ein bisschen hohl. Wir lieben schnell und radikal, was um uns ist, ist uns egal. Wir brauchen Feuer, wir atmen Benzin. Shampoo, Schlitten, Titten, Kokain. Der Horizont rückt näher und alle sind Stars. Wir leben wie die Götter und dann beißen wir ins Gras. Die Schatten werden länger, wir kennen keinen Neid. Verschwende deine Jugend und schenk mir deine Zeit. Willkommen, ihr Kinder des Lichts. Ihr Kinder des Lichts. Ihr seid willkommen. Willkommen im. Willkommen, ihr Kinder des Lichts. Ihr Kinder des Lichts. Ihr seid willkommen. Willkommen im. Willkommen. Herzlich willkommen.